Fanboys. Mit dem Dom. Ja, hallo. Mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, mich geht's auch noch. Hallo. Ja, Fanboys. Folge 173. Ja. Große Runde. Jada. Also, unsere Folgennummer hat natürlich Prognosecharakter. Ja. Nachdem sie schon das Ergebnis Brasilien gegen Deutschland 1 vorausgesagt hat. In der dritten Halbzeit? Nein. 3 Minuten Nachspielzeit. Ach so. 1-7. Keine Ahnung. 1-7. Was ist die 3? Ist das nächste wohl irgendwas mit 3? Ach so. 3-1. 3-P. Ich habe nämlich was rausgesucht, was auch mit Fußball zu tun hat, nämlich 173P Müller. Ist das eine Auflösung? Also, es hat mit Fußball zu tun, weil das 173P Müller ist. Und wenn ich den Link auch mache, das ist ein Komet. Ja. Entdeckt von Jean Müller. Ja, ein periodischer Komet im Sonnensystem. Nice. Mhm. Ja. Ja. Da muss ich an Alias denken. Und auch bekannt als Müller 5, was ja die Anzahl der Tore anzeigt, die Müller geschossen hat. Ah, verstehe. Ja. Ich muss gerade an die Kickers denken. An die Kickers? Ja. Diese schlechte Anime-Zeichentrickserie. Ah, kenne ich gar nicht. Ja. Die haben auch so öfter mal einen Kometen, der ins Tor geschossen wird. Ich muss an Krake Paul denken. Ja, Gott hab ihn selig. Ja. Oder Cthulhu vielleicht auch, je nachdem, woran Kraken so glauben. Ich weiß es ja nicht. Diese Krake. Das war ja übrigens große Schiebung irgendwie. Die haben ja immer irgendwas zu essen unter einen dieser Boxen gelegt und dann hat er sich da immer drauf gesetzt. Also nicht, sie haben immer 2 Aufnahmen gemacht. Die haben die ja vorher schon ausgestrahlt. Ja. Das erinnert mich an dieses Twitter. Das ist ja, also mit statistischen Modellen ist es ja bis in der Vorrunde zumindest relativ wahrscheinlich gut zu liegen im Schätzen. Und dann hast du halt irgendwann auch noch eine gute Chance. So, also 538 hat ja auch diese Statistik gemacht, also ja, ein statistisches Modell für die WM und lag jetzt bei den Deutschlandspielen zum ersten Mal falsch jetzt gegen Brasilien. Mit 7. Ich dachte, Frankreich hat auch eine 69% Gewinnchance gehabt. Nee, und gegen Frankreich hatten wir nach dem Adjust, also die haben nach jeder Runde das statistische Modell adjusted, hatten wir auch gute Chancen. Da fällt mir der Herrn Braun ein und immer noch unklar, wie er die Lottos damals vorhergesagt hat. Ja. Er hat einfach alle möglichen Kombinationen getippt. Ja. Ja. Da wollte ich noch das Twitter-Account erwähnen, dass irgendwie die letzte EM komplett korrekt getippt hat. Der hat halt einfach so alles getippt und nachher die falschen gelöscht und dann gesagt so, hey, ich habe alle Matches vorhergesagt. Und, ja. Sehr gut. Dass man jemand mitarchiviert hätte. Eine Bitterkeit. Eine Bitterkeit, es gibt eine Werbung gegen Wetten auf Sportspiele und die so kleine brasilianische Kinder sagen so, oh ja, Brasilien wird gewinnen. Und dann sagt einer, oh, ich hoffe, Deutschland gewinnt, weil mein Vater alles Geld auf Deutschland gesetzt hat. Und das ist jetzt recht bitter, wenn man es jetzt nochmal anguckt. So. Tja. Ja. Gegen Sportwetten. Gegen Sportwetten. Für gegen. Man muss ja auch mal dagegen sein. Die sind mir nicht ganz geheuer. Für dagegen. Großartige Überleitung. Weil Apple heuert nämlich gerade wieder an. Diesmal bei Tag Heuer. Ja, sie haben den Sales Director von Tag Heuer angestellt. Jetzt wird natürlich wieder spekuliert, oh, die iWatch und Uhren sind ja Uhren und deswegen haben sie sich jetzt jemanden gekauft, der Uhren verkauft oder so. Und nun ja, vielleicht verkaufen sie auch einfach nur hochwertige Dinge und haben sich deswegen jemanden gekauft, der hochwertige Dinge verkauft. Hm. Oder wegen der mechanischen Teile. Oder so. Das Handgelenk, ja, das Armband muss ja auch gut sein. Ja, Aufziehfon. Tag Heuer hatte ich noch nie gehört. Nicht? Das steht doch immer bei der Olympiade überall. Formel 1. Formel 1 oder? Die machen die Zeitmessung für alles. Ja, okay. Nur deswegen kenne ich es auch, weil so ein Tag Heuer Produkt, als Normalsterblicher hat man das ja nicht, oder? Nee. Oder sind das so Rolex-mäßige Uhren? Dann ja. Auch? Ja, ja. Das sind hier so solche Rolex Uhren. Plus eigentlich sogar. Ah, okay. Schweizer Rolex ist das Plus wahrscheinlich, noch. Für Schweizer ist das wahrscheinlich so sofort ein Begriff, aber. Ja, für Schweizer schon. Das ist ja irgendwie eine Schweizer Firma. Vielleicht wollen sie auch einfach bloß die Bahnhofs, die Schweizer Bahnhofsuhr ersetzen. Stimmt. Durch wobei, die haben sie ja lizenziert mittlerweile. Ja, stimmt. Durch eine Tag Heuer Uhr. Bisschen Geld nebenbei. Vielleicht hat Tag Heuer ja sogar die Schweizer Bahnhofsuhren designt. Weiß man ja nicht. Da könnte ja sein. Schlösse sich der Kreis. Ja. Aber wir wissen natürlich nichts davon. Wir wissen nichts. Ja. Ist auch gut so. Und dann gab es heute noch diese Meldung von der Apple Store hat sich jetzt irgendwie die Inneneinrichtung des Apple Stores als Bildmarke schützen lassen. Was so rein markenrechtlich interessant ist. Ja, aber hat es geklappt? Ja, das hat geklappt. Weil es gibt ja die Microsoft Stores, die fast so aussehen wie die Apple Stores, so von der Aufteilung. Müssen die jetzt umrichten? In Europa zumindest schon. Also sie haben in Europa jetzt wohl die Marke auf dieses Design. Aber in Europa gibt es die ja gar nicht. Ja, Pech gehabt. Ja, aber sie haben so dieses Tische stehen in Raum, links und rechts sind Wände. Haben sie sich jetzt irgendwie schützen lassen. Ist immer interessant bei so minimalistischem Design, die schützen lassen. Also ich hoffe, dass da iPads und iPods auf den Tischen liegen. Dass es dann auch zur Marke gehört? Nee. Also das sieht in der Tat sehr, also das ist die Marke hier. Ja. Es ist irgendwie, da stehen so Ikea-Tische gegen Fluchtpunkt, links und rechts sind irgendwie Regale und das war's. Ja. Interessant, aber ja. Ja. Ist ja nur eine Marke. Nur eine Marke. Naja, eine Marke ist ja kein Patent. Naja, aber man kann Marken durchaus auch durchsetzen. Ja, das ist nicht richtig. Und gegebenenfalls einfacher als Patente sogar. Nun ja, so viel zu dem Thema, zu den Apple News dieser Woche. Das war so ein bisschen, es gab nicht viel zu sagen. Es gab eine neue Beta für alles. Stimmt, neue Beta gab es. Die ist so ein bisschen, also gerade für iOS ist sie ein bisschen angenehmer als die letzte. Die macht weniger Denkpausen. Aber ja, und Swift. Swift ist jetzt ein Update Beta. Von Swift, der Programmiersprache. Und sie haben einige der größten angemahnten Probleme adressiert. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau reingeguckt. Ich glaube, die Array-Problematik, die ich mal angesprochen hatte, ist gelöst oder zumindest gelöst. Sie haben es verändert. Ich glaube, es ist so, wie sie es jetzt dann lassen wollen. Also dieses war so ein bisschen komisch, dass Arrays sich manchmal kopiert haben, manchmal nicht. Und es wirkte so wie so ein Performance nach oben durchreichen und da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, wie sie die verhalten. Und das haben sie jetzt verändert. Ja, und lustigerweise habe ich auf einer Webseite gefunden, stand in den Release Notes dann trotzdem, an der Performance müssen wir jetzt noch arbeiten bei den Arrays. Also offensichtlich war das ein Performance-Ding, die Entscheidung zuerst. Ja, in der Performance müssen sie ja insgesamt auch noch arbeiten. Ja. Das ist ja im Moment auch ziemlich krumm. Und die Dot-Dot-Syntax hat sich geändert von Ranges. Es kamen ja einige Stimmen auf, die total Angst hatten, dass sie zwei Punkte und drei Punkte verwechseln könnten. Ich gehörte da nicht dazu. Ich fand das schöner. So, aber okay, die zwei Punkte gibt es jetzt nicht mehr, sondern man schreibt Punkt, Punkt, kleiner, womit man dann jetzt endlich auch Ranges mit kleiner 3 machen kann. Ja, endlich. Ja, bei den Ranges weiß ich auch nicht so, da habe ich den Aufschrei so groß nicht verstanden, weil diese Punkt, Punkt und Punkt, Punkt Syntax ist auch in Ruby so und die ist auch, wenn so die Ranges mit der Punkt Syntax sind, gibt es immer diese Including Range und nicht die so. Also grundsätzlich finde ich es eindeutiger, also es ist klarer, es ist ein bisschen hässlicher so. Ich hätte dann eher tendenziell gleich Punkt, Punkt, kleiner und Punkt, Punkt, ist gleich gemacht, dann, um es dann wieder konsistent zu halten, weil wenn ich eben schon nicht mich anlehnen will an die anderen Ranges-Syntax. Kleiner gleich. Ich hätte ja Punkt, Punkt, Punkt, kleiner gemacht. Um es konsistent zu halten. Aber da kann man. Irgendwann musst du mal eine Programmiersprache designen, einfach nur, damit ich die angucken kann. Nein, aber Punkt, Punkt, kleiner ist zumindest haben sie was rausgesucht, was irgendwie Sinn ergibt. Ja, ich finde auch, dass es sprechender ist als das vorher. Und sie haben auch insgesamt in den internen Libraries so ein bisschen Zeug ausgeschrieben, was vorher nicht ausgeschrieben war, was auf alle Fälle auch schon ein Schritt in die richtige Richtung ist. Funk, Brett und Zuck und so. Genau, Brett und Zuck. Was so, Funk ist immer noch Funk. Funk wird auch Funk bleiben, weil wenn man so oft schreibt. Haben sie gesagt, das ist the one true decision is made und so. Ja. Naja. Ist auch okay. Inzwischen, ich kann damit leben, ich finde Function trotzdem besser. Muss man mal durch. Ja. Ja. Aber wichtig, Swift ist noch im Fluss. Ja. Es hat sich ja jemand, habe ich auch gesehen, ein komplettes Set von mathematischen Operatoren als Operators irgendwie defined. Also, dass du irgendwie so Element und Nicht-Element irgendwie im Source Code schreiben kannst und dann funktioniert das. Mit Unicode dann. Ja, genau. Ah, interessant. Kleiner gleich und auch alles irgendwie mit Unicode. Oh, das finde ich ganz schlimm bei ich glaube, Numbers ist das, wo dann das Mal-Symbol mit so einem Kreuz geschrieben wird und Kreuzblock. Oh, ja. Geteilt durch mit den zwei Punkten und dem Strich in der Mitte, wie man es in der Schule mal gelernt hat. Mhm. Nicht wir. Du vielleicht. In der Grundschule. Nein, da hat man kein geteilt durch, oder? In der Grundschule vielleicht, aber so, boah, also bei uns nicht so. Das ist so was Amerikanisches eigentlich. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich kann. Dieser kann Punkt-Punkt-Bruch-Dings. Ja. Naja. Auf dem Taschenrechner schon immer. Gibt's halt auf der Tastatur nicht so. Aber wo wir bei Mathematik sind, 1, 2, 3 sind auch alles Zahlen. Nee, schlechteste Überleitung ever. Threes. Wir hatten ja, letzte Sendung war es, glaube ich, den Threes Strategy Talk. Ja, jetzt geht hier Twitch auf, toll. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte meine Fanboys-App behalten. Twitch geht nämlich auf, weil ich euren Twitch-Stream, das sind alles Worte, die irgendwie nicht so über meine Zunge rollen gerade, verlinkt habe. Ihr habt nämlich das Ganze auch nochmal mit Videocontent untermauert, wie bereits angedroht. Ja, das haben wir uns gedacht, das ist wahrscheinlich besser. Das Ganze noch, wenn du das Brett auch siehst. Und dann habe ich mal versucht, ob ich den zeitweise dazu kriege, seine Weisheit auch zu verbalisieren. Ja, und das ist natürlich gar nicht so einfach, weil das meiste hat man halt irgendwie im Unterbewusstsein. Das heißt, es entsteht erst so bei den Situationen, was denke ich mir denn da überhaupt dabei? Aber wir haben das ganz schön gemacht mit Rummalen auf dem iPhone, so wie man Fußballanalyse. Ja. Wenn ich jetzt die Karte dahin schiebe. Keine Ahnung, ob man da vielleicht irgendwann so Erkenntnisse raus destillieren kann. Ich bin ja, wie gesagt, gerade dabei, meine Taktik wieder umzustellen, um noch über die Tausender hinauszukommen. Also ich habe gemerkt, ich habe mir das angeguckt und habe gemerkt, ich habe mich so gefühlt, als würde ich auf Anhieb besser spielen, bin aber dann trotzdem bei 192 wieder hängen geblieben. So. Das ist auch immer Training. Also immer, wenn ich eine neue Taktik probiere, dann ist es erstmal schwierig. Ich habe auch so den Eindruck, ihr besprecht so die Taktik von 192 aufwärts so ein bisschen eher. Also ich glaube, ich habe noch so im Pre-Game eher noch meine Schwächen. Das kann schon sein. Also für mich ist bis 192 auch schon fast Autopilot. Das Schlimme an Marcel ist, also abgesehen davon, dass er das super gemacht hat, dass ich super happy bin, das Schlimme an Marcel ist, er nimmt immer an, dass das Gegenüber ähnlich viel drauf hat und geht dann von einem sehr hohen Wissensstand aus manchmal. Da muss ich dann schon öfter nachbohren und so, warum macht man das jetzt so? Ich denke auch, es ist gut geworden. Wir wollen da morgen mal nochmal einen Livestream machen auf Twitch. Und dann so ab der 300 aufwärts ein bisschen weiter gucken. Verstehe. Und was mir da auch aufgefallen ist, Threes hat ja ein Update gekriegt, um schneller hochzustarten. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Anfangsanimation rauszunehmen und es startet genauso langsam hoch, was viel nerviger ist als mit dieser Animation. Oh. Also mit aber Unity. An sich hieß es schon, dass die Unity-Version irgendwie schneller lädt, weil bla und so. Aber Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, dass es schneller geht. Vielleicht liegt es auch an meinem iPhone. Ja, das ist das mit Unity. Das ist Unity, ja. Gut, das muss wohl an Unity liegen, aber dass dieses Spiel so lange lädt, ist eigentlich nicht okay. Und dass es so viel Batterie frisst, auch nicht. Selbst im Batteriesparmodus. Aber das ist halt der Nachteil, wenn du so Frameworks hernimmst. Ja. Das ist immer so eine Abwägung. Naja, vielleicht läuft da ja einiges noch über Metal. Ja, dass genau. Dass sie da vielleicht was hinkriegen. Metal. Startup-Time nicht. Nee. Anyway, das Threes Dojo wird noch ein bisschen fortgesetzt werden. Der aktuelle Folge ist irgendwas kaputt gegangen auf Twitch TV, zumindest auf Max läuft die zu schnell ab und der Ton klingt scheiße. Ich habe es aber auf YouTube rüber exportiert und Ich verlinke das auch nochmal und auf YouTube angucken ist viel angenehmer. Tja, gut, gut. Wir hatten vor, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Wochen auch erwähnt, dass Space Team den zweiten Anlauf genommen hat in Sachen Kickstarter. Wir erinnern uns, Henry Smith hat auf der Amaze schon angekündigt, dass er eben gerne sich also ein Jahresgehalt gekickstartet finanzieren möchte, um dann kostenlose Spiele zu veröffentlichen. Unter anderem sein, wie heißt das gleich wieder, Shipshape-Spiel, wo man irgendwie aus Bausteinen Raumschiffe bauen kann und dann irgendwas macht. Und er hat dann noch so ein paar andere Ideen. Und er hat es jetzt tatsächlich dann doch geschafft, knapp. Yeah. So. Hurra, ja. Hurra. Sehr schön. Er hat auch, glaube ich, ein Video veröffentlicht von der Party, wo sie dann zu jeder Jahreszahl eine passende Musik spielen. Das war ja so ein Kickstarter-Relaunch. Geht das einfach so? Kann ich ein Projekt so oft einstellen, wie ich möchte? Ja, also sie haben jetzt auch gerade die Regeln so ein bisschen relaxed. Mhm. Und seitdem geht das wohl relativ stressfrei. Kann ich habe nicht probieren. Mehr dran geglaubt. Es war halt auch schon wieder so auf Kante. Er ist dann bei 83.000 irgendwie von 80.000 gelandet. Und zwei Tage vorher haben noch 20.000 kanadische Dollar gefehlt. Ja. Wie weit ist er denn beim ersten Mal gekommen? 50. Mhm. Also auch von 80. Ja. Hat sich also gar nicht viel geändert. Aber wo wir gerade von, also im Vergleich zum Potato Salad ist es halt irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Das sehe ich auch so. Der Potato Salad, ist der echt ernst? Ja. Der Hip, der passiert so? Ja. Was ist denn der Potato Salad? Es wurde auf Kickstarter, oder es wird auf Kickstarter ein Kartoffelsalat gekickstartet. Und zwar war die Ansage, ich mache einen Kartoffelsalat, ich hätte gerne $10. Mhm. Und wenn du irgendwie backst, dann kannst du in der Küche mitkommen oder kriegst ein bisschen vom Kartoffelsalat oder ich sage deinen Namen, während ich den Kartoffelsalat mache. Solche Pledges gab es da. Und mittlerweile ist der Kartoffelsalat bei $43.771 und hat noch 23 Tage to go. 5.376 Bäcker. Da werden doch sicher wieder einige abspringen, oder? Nee, also sie hatten schon so, die Fake-Bäcker haben sie schon rausgefiltert. Also, schon $40.000 ungefähr? Ja. Der arme Mensch. Nee, er hat der muss 900 Mal Thank you in die Kamera sagen. Er hat $40.000. Noch größere Stretch Goals eingeführt. Also bei $250 gab es zum Beispiel bessere Mayonnaise. Und bei 1.000 gab es einen Livestream. Bei 3.000 hat er jetzt irgendwie gesagt, er muss irgendwie einen größeren Raum mieten, weil die passen nicht alle in die Küche. Aber seit 3.000 hat er jetzt auch keine Stretch Goals mehr gemacht. Ist so ein bisschen bitter. Ja, es gibt vor allem auch einen Potato Salad, der ist auf $0. Oh. Wobei, also die Idee an sich ist nicht neu. Es gab vor ein paar Monaten schon mal den Burrito, der gekickstartet wurde. Und der ist dann irgendwie, ging auch von $8 aus, ist bei $1.000 gelandet und hat dann irgendwie ein ich esse den Burrito, während ich skydive, irgendwie draus gemacht und mache davon ein Video. Krass. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, warum war der Kartoffelsalat so viel erfolgreicher als der Burrito? Hat der eine bessere Social-Media-Strategie gefahren? Potato. Ist es einfach die Zielgruppe anders? Potato. Also Kartoffeln ziehen halt einfach. So, glaube ich. Ja. Es gibt jetzt auch die Potatoes for the Potato Salad Kickstarter, wo so eine Potato Farm, so die Idaho Potatoes, für den Kartoffelsalat machen will. Nice. Und da sind schon $17 gespendet worden auch. Von 12.000 als Goal. Die wollen auf den Zug, auf den Erfolgszug aufspringen. Also mich erinnert es ja sehr an die Million-Dollar-Homepage. Ja. Damals. Ja, du musst halt einfach der sein, der den Schwachsinn macht und das Glück zu haben, dass es sich irgendwie verbreitet. Auf fruchtbaren Boden fällt. Sehr amüsant ist auch auf Kickstarter jetzt Potato Salad zu googeln. Das ist so wie im App Store Flappy Birds einzugeben. Ja. Ja. Der Kartoffelsalat, das wäre jetzt auch mal das gute Crossover, nämlich eine iOS-App machen mit Potato Salad. So. Und Flappy Bird kickstarten. Oh. Ja. Aber das klingt wie was, was schon passiert ist. Bestimmt. Flappy Bird. Ich möchte gerne einen Flappy Bird Klon machen. Oh, das wäre groß. Nun ja, aber also, das hat mich so ein bisschen frustriert, irgendwie zu sehen, wie dieser Potato Salad abhebt und irgendwie hier Space Team so gerade so zur Ziellinie gekrochen ist. Aber immerhin hat er es jetzt geschafft, finde ich gut. Yes. Ich freue mich drauf. Ja, wo wir schon bei den Spielen sind und bei den Flappy Birds, es gibt Neuigkeiten zu Dungeon Keeper für iOS. Wir erinnern uns, das war dieses doch relativ stark Free-to-Play geprägte, Free-to-Play geprägte Neuauflage von Dungeon Keeper. Eben, du darfst ja nicht Free-to-Play sagen, es ist ja kein Free-to-Play mehr, das Gericht hat ja verboten. Achso, naja, na doch. In Europa darf es nicht mehr Free-to-Play heißen. Nee, in Großbritannien. Großbritannien, Entschuldigung. Ja, wir sind hier nicht in England. Ja. So viel Zeit muss sein. Nun ja, aber genau. Es gibt jetzt Neuigkeiten, nämlich das war nicht wahnsinnig erfolgreich und EA Mobile weiß auch warum. Weil es war zu innovativ. Ernsthaft? Das Geschäftsmodell. I think we might have innovated too much. Or tried some different things that people just weren't ready for. Aber das ist so dieses Venture-Kapital Tech-Speak irgendwie so, we innovated too much. Ja, das kann nicht sein, dass es irgendwie, wir waren einfach nur unserer Zeit voraus. Das befürchte ich. Ja. Das befürchte ich, dass diese Art von Free-to-Pay dann nicht durchsetzt. Die Firma haben sie jetzt so eingestampft, die es gemacht hat? So. Also das Studio. Studio, ja. Ja. EA Mobile gibt es ja nach wie vor. Ja, ja, klar. Aber ja. Ich. Schon die Abteilung so. Mhm. Ach, Mythic Entertainment war das, ja. Die auch Warhammer Online gemacht hat. Das ist ja traurig. Da hat Jonas mal gearbeitet, glaube ich, oder? Nein, lassen wir das. Der weiß schon, warum er sich aus dieser Industrie zurückgezogen hat. Ah, ja. Nun ja. Jedenfalls haben wir jetzt einen schönen Euphemismus für total. Totales Versagen? Genau. Innovated too much. Ja. Ja, ja. Innovation gibt es auch jeden Juli wieder, jeden 4. Juli. Ich spreche nämlich von den Feuerwerkskörpern, die man in amerikanischen Supermärkten kaufen kann. Und Cable Sasser von Panic dokumentiert die jetzt traditionsweise jedes Jahr in seinem Blog. Und auch dieses Jahr hat er das wieder getan und ich wollte diesen Blogpost sehr empfehlen, weil es einfach an Absurdität irgendwie kaum zu überbieten ist. Also es gibt da irgendwie Mario, explodierende Mario-Klone und explodierende Laptops und ja, im Prinzip gibt es alles in explodierend. Und es gibt... Naja, wir spoilen nicht das Beste. Das Beste kommt zum Schluss. Aber die von den letzten Jahren könnt ihr euch da auch angucken, weil es gibt keine Repeats. Er ist nicht so immer neu. Ja, und vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hat er dieses Video gedreht von diesem Feuerwerksmarket. Das ist auch sehr sehenswert. Ich finde das erstaunlich, dass diese Packungen alle einzeln gestaltet werden und jede ist hässlicher als die nächste. Ja. Aber dass da überhaupt Geld investiert aber wird. Aber es hat, ja, jein. Naja. Jein. Also es ist halt irgendwie $0 für Marketing-Budget und dann wird da halt irgendwie... Und die fahren ja auch über die Grenze, glaube ich. Irgendwie in Oregon kriegst du keine gescheiten Feuerwerkskörper und deswegen fahren die immer ein paar Stunden bis zur nächsten Staatsgrenze und besorgen sich da dann das gute Zeug und schmuggeln es in ihren Heimatstaat zurück. Mhm. Das ist alles sehr, sehr amerikanisch und amüsant. Tja. Leseempfehlung auf jeden Fall. Als nächstes haben wir eine Empfehlung für ein Kommandozeilentool. Oh ja, mal wieder ein Punkt-Tipp. Und zwar, es mag sich zu Zeiten begeben, dass deine Gegenstelle im Internet langsamer ist als du. Je nachdem, wie gut dein Internet ist zu Hause, kann das stattfinden oder nicht. Und zu den Zeiten ist so ein Download-Manager ganz nett. Ja. Und einer, der am meisten kann, heißt Aria. Und den kann man sich über Brew Install Aria 2 herunterladen. Da kann man sein Tool ist dann Aria 2C. Und das kann sowohl BitTorrent-Files als auch einfach URLs runterladen und kann auch weitermachen, wenn es mal wieder stoppen muss. Und ich nutze es immer, wenn ein Download mal stockt, der öffentlich ist. Zuletzt bei der Beta von Xcode, glaube ich. Nee, da ist ein authentifizierter Link. Ja. Was war denn das? Nein, Scanner-Treiber. 500 Megabyte Scanner-Treiber. Ich musste, weil ich einen neuen Rechner installiert habe, den Scanner-Treiber wieder runterladen. Das ging ja in einer Schneckengeschwindigkeit und dann habe ich da einfach mit 20 Verbindungen drauf gedonnert und glaub dann war nicht. Das zack, erledigt. Was glaubst du nicht? Dass es 20 Verbindungen war, weil Aria bei 16 abschaltet, bei 16 begrenzt. Hat nicht gemeckert. Aber ich wollte mich nämlich gerade beschweren, dass ich mit Axel, was das andere Command-Line-Tool ist, dass auch mehrere parallele Downloads machen kann, die dann zusammengestückelt werden. Das kann halt arbiträr viele Connections. Und Aria kann nur 16, aber es ist, das ist eine Begrenzung, die nicht wirklich technisch ins Gewicht fällt. Aria ist halt deswegen schön, weil man auch noch BitTorrent laden kann und so. Ja. Also wenn die Gegenseite komplett überlastet ist, dann würde das theoretisch schon auch helfen, noch mehr als 20 aufzumachen. Der Gegenseite natürlich nicht, aber dir so als Privatperson schon. Aber ansonsten ist 16 schon auch genug. Ich dachte, ich habe aber 20 angegeben. Beschwert er sich auf der Kommandozeile oder macht das einfach nicht? Beschwert sich auf der Kommandozeile. Okay. Naja, dann wollte ich, dann war ich zahmer. Nein, also er macht eine Warning, glaube ich. Also, ach so. Ja, also es ist sowieso relativ verbos. Ja. Und ich hatte mein Twitch-Download-Skript auf Aria halt umgestellt, nachdem ich jetzt das auch angeguckt habe. Und da hatte ich halt 20 Connections, weil mehr Power und so. Aber ich bin mal drauf gekommen, eigentlich, weil ich einen Kommando zu einem BitTorrent-Client haben wollte, aus Gründen. Ich glaube, das waren die Kongress-Videos damals zu dem aus dem Kongressnetz, damit die schnell genug sind. Und ja, das ist Aria 2C. Ja, kann man sich installieren. Der Chat merkt übrigens gerade an, dass wir uns auch bei einfacher Geschwindigkeit sehr komisch und langsam anhören. Deswegen müssen wir jetzt mit doppelter Geschwindigkeit sprechen. Ach, da hilft natürlich Aria 2C nicht. Oder hast du schon ein BitTorrent-Archiv von allen Sendungen? Nein. Oder aber so groß sind die Files eigentlich gar nicht. Aber vielleicht sind wir sind, glaube ich, noch in diesem, wie heißt das gleich wieder, BritTorrent drin. Sind wir das? Ja. Ich glaube, das ist noch so. Ja. Okay. Ich glaube, es ist automatisch über den RSS-Feed. Ah ja, und da sind dann auch alle alten Folgen drin? Ja. Weiß ich nicht. Ja. Aber die sieht doch keiner. Tja. Aber stimmt, wer ist denn ja eine URL? Tja. Kann BitTorrent das inzwischen oder kann das nur die Blizzard-Erweiterung? Was? Eine URL runterladen und dann gleichzeitig seeden davon. Ja, ich glaube, bei BitTorrent selber ist es nicht so drin. Ich glaube, BritTorrent macht das. Ach, BritTorrent. Ah, stimmt, der könnte das ja. Ja. Ah, okay. Ja. Wir sind echt noch auf BritTorrent. Tja. Also ich denke, ich habe jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr drauf geguckt, aber wenn das läuft, läuft's. gut. Außerdem haben wir einen Hinweis zu Xcode. Ja, das ist eine ganz sehr spezielle Situation, aber in der hat es mir sehr viel geholfen. Die Grundlage ist eigentlich, der Ausgangspunkt ist das Ärgernis, dass die Xcode-File-Ansicht, die kann man ja so schön filtern, was unglaublich oft Gold wert ist. Nur kann man dann diese Dateien, die man dann angezeigt kriegt, nicht mehr verschieben. Also man will oft umsortieren. Ich hatte das, dass ich Assets gefunden habe, die irgendwie mit Wood-Button aufgehört haben und die wollte ich alle zusammenschmeißen in den Ordner. Nur in der gefilterten Ansicht kannst du nicht mehr rumkopieren, weil der eben nicht nur in Ordner, so wie Finder und so weiter, dich Dateien verschieben lässt, sondern auch dich die Dateien umsortieren lässt und in so einer gefilterten Ansicht dann mehrfache Auswahl irgendwo zwischen reinschieben. Das verstehe ich, dass man das nicht unterstützen will, weil das ist einfach super kompliziert, dann welchen Einfügepunkt nehme ich dann und so weiter. Was man jetzt aber machen kann, ist zwei Xcode-Fenster aufmachen, bei beiden die Dateiansicht links öffnen und eine davon filtern. Dann kannst du aus der gefilterten, aus dem Fenster, ins andere ungefilterte Fenster reindragen. Zum Umsortieren. Und das ist voll mächtig. Also wir haben ein Projekt, da haben wir so zwei Plattformen und plattformspezifisch unsere Assets gespalten in zwei große Ordner, was wir im Nachhinein wieder rückgängig machen wollten. Und das ist halt so angenehm, wenn du einfach, du filterst das Asset raus, er nimmt den oben den iPhone-Ordner, unten den iPad-Ordner und dann kannst du halt alle markieren und nach links ins zweite Fenster ziehen zu in den einen Zielordner und oh, das ist so viel angenehmer. Großartig. Super Tipp. Das ist sehr, sehr speziell, aber ich habe mir gedacht, es ist so mächtig, dass ich das sagen wollte. Jeder, der mit Xcode sowas mal machen wollte, der wird sich da hoffentlich freuen. Cool. Eine kurze Anmerkung, BritTorrent heißt nicht BritTorrent, sondern BitLove. Ja, wollte ich auch gerade sagen und wir sind nicht drauf, zumindest finde ich uns nicht. Oh, ja, da muss ich mal gucken, was da schief läuft. Wir waren da mal. Vielleicht sind wir ostersized. Ich prangere das an. Ja. Wir waren auch schon lange nicht mehr bei der Freakshow. Stimmt. Vielleicht ist er beleidigt. Bestimmt. Bestimmt. Egal. Gut, ich habe jetzt natürlich gerade den Browser offen und nicht mehr die App und deswegen weiß ich nicht, was als nächstes kommt. Der Konsum. Der Konsum. Damson-Twist. Ja, es geschah zu einer Zeit, da habe ich auf Kickstarter geguckt, was für Projekte rumfliegen und dann habe ich ein sehr dröges Projekt gesehen, also das sehr dröge präsentiert wurde, ja, von Bone-Conducting Headphones. Mhm. Und in diesem drögen Video haben sie gemeint, hey, backt uns mal, weil wir machen das schon lange sehr gut und machen das beste Produkt für so vibrationsanregende Lautsprecher. Also sprich, einen Lautsprecher, den du irgendwo hinstellst und auf eine Fläche, die vibrieren kann und der dann einen Ton macht. Verstehe. Und dann habe ich auf, die haben gemeint, die machen das Beste davon, habe ich auf Amazon geguckt, die Bewertungen waren alle irgendwie toll und so im Netz auch geguckt. Gibt's für 70 Euro, heißt Damson Twist. Mhm. Und ist ein weirdes Gerät irgendwie. Es ist technisch, ist es so, gefühlt sich an wie so eine Hantel vom Gewicht her. Also so, so groß wie jetzt so eine Faust. Cola-Dose. Eigentlich so eine Faust, ja, genau. Und hat unten, steht unten auf so einem Stempel, ähnlich wie so was, das zum Espresso, zum Espresso drücken nimmst, aber mit so einer Gumminoppe unten, damit es nicht wegrutscht, sondern damit es da gut übertragen wird. Im Prinzip ist es eine Cola-Dose mit einem kleinen Ständer. Mit aber ordentlich Gewicht. Ja, weil es braucht es auch eben, um ein bisschen Trägheit zu haben, damit es eben was anderes in Schwingung bringen kann. Mhm. Und das Ding kann man auf Flächen stellen oder an die Wand halten oder an die Heizung, was übrigens für die Nachbarn nicht so schön ist wahrscheinlich. Und das macht dann Geräusche und es macht erstaunlich gute Geräusche. Also es macht, ich hätte mir nicht gedacht, dass es so gut als Lautsprecher funktioniert. Mhm. Also ich bin ziemlich zufrieden. Die Tonqualität ist, gerade wenn es sehr laut wird, natürlich immer so ein bisschen begrenzt von dem Reflexionskörper, den du so nutzen kannst. Ah. Vielleicht müssen wir mal eine Gitarre oder so. Fenster oder Spiegel geht gut auch, aber die sind meistens ja nicht so senkrecht. Das heißt, da kann man es nur dagegen halten und währenddessen immer dagegen halten, ist auch blöd. Ich werde mir auch ein bisschen Sorgen machen. So schwingungstechnisch. Ein bisschen, ja. Geht über Bluetooth oder über Line-In-Kabel, hat eine super coole Mechanik, indem man das Ding einfach dreht, deshalb heißt Twist. Also das ist so, man kann es so gegeneinander verdrehen für Einschalten und zwar entweder auf dem Kabel- oder Bluetooth-Modus. Hm. Hat auch so wieder ein Line-Out, um mehrere zusammenzubauen, wenn man will. Ist jetzt nicht der beste Lautsprecher, den ich kenne, ist aber je nach Oberfläche kann es durchaus sehr gut klingen und auch sehr laut. Und auf alle Fälle irgendwie so einem Novelty-Dingsbums. Wo es auch verwendet wird, was ich eigentlich großartig finde, ist auch für Gehörlose, weil dann hast du halt genau die Vibrationen, die dem Ton entspricht oder so irgendwie auf der Hand oder irgendwie am Körper. Mhm. Und für die Geschichte ist es auch, glaube ich, echt großartig. Also wenn ich das in die Luft halte, dann höre ich nichts. So gut wie nichts. Das ist dann wie so, als hätte jemand anders Kopfhörer in den Ohren, so die Lautstärke. Und dann, sobald du es irgendwo hinstellst, macht sein Geräusch. Das ist eigentlich sehr, sehr lustig. Ich habe es leider jetzt nicht dabei, deshalb hast du es noch nicht gesehen. Ich nehme es nächste Woche einfach mal wieder mit. So, weil ein Resonanzlautsprecher. Ja. Ja, klingt faszinierend. Muss ich mir mal zeigen. Ich empfehle ein Indie-Spiel aus deutschen Landen. Das heißt Sometimes You Die. Und das ist ganz nett gemacht. Es basiert so ein bisschen auf diesem Prinzip von deine Leichen bleiben liegen und du kannst sie benutzen. Das mittlerweile auch schon in mehreren Spielen irgendwie so als Mechanik eingeführt wurde. Und auch hier ist es so ein Jump-and-Run-Ding im Prinzip. Also so mit Hindernissen ausweichen und ich weiß gar nicht, mit was ich es am besten vergleichen würde. So ein bisschen wie. Mhm. So. Wie. Ein bisschen wie. Ein wie zu wenig. Nee, also es ist ein Jump and Run quasi mit Hindernissen, wo du eben deine eigenen Fehlversuche als Hilfe benutzen kannst. Also ein bisschen wie dieses Spiel mit den Rittern, was ich mal empfohlen habe. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir dann Dark Sometimes You Die sogar schon mal erwähnt haben. Könnte sein. Da haben wir das kurz angesprochen. Ja. Du bist ein kleines Quadrat, ein schwarzes, und wenn du stirbst, dann bleibt halt ein schwarzes Quadrat an der Stelle übrig, wo du gestorben bist. Und das ganze Spiel ist so in einer Schwarz-Weiß-Optik, bisschen so mit Metanarrativ, der so ein bisschen darüber sinniert, was denn jetzt eigentlich ein Spiel ist, und so ein bisschen Nihilumbra. Ja. Finde ich, ist gut gemacht und macht auch Spaß zu spielen. Kann man mal runterladen und angucken. Daumen hoch. Sehr gut. Ja. Gut, dann habe ich hier eine Podcast-Empfehlung. Das ist es, glaube ich. Ja, oder? Eine Podcast-Empfehlung von dem Herrn Wagner. Der hat nämlich, hört immer noch ab und zu diese Tech-Podcasts. Und es gibt jetzt wieder eine schöne lange Debug-Folge, die auf drei Teile aufgeteilt ist mit, wie heißt der Herr, Nitin Ganatra, der wohl maßgeblich auch so bei der iOS iPhone-Entwicklung mit dabei war. Mhm. Und der spricht sehr, sehr, sehr, sehr ausführlich aus dem Nähkästchen, wie sie es dann so gemacht haben mit den Klassen, wann sie was zusammengeführt haben, wie UI-Kit entstanden ist. Und es ist eins dieser Interviews, wo man vor einigen Jahren noch gedacht hat, sowas erfährst du nie, ja, so wie diese Folklore-Dinge, nur halt jetzt mit Zeug, was du in der Hand hast. Und finde ich großartig. Die unterhalten sich da sehr offen drüber, so auch wie sie es managementmäßig gemacht haben und was so die, also wie sie es ab und zu manche Dinge auch geschafft haben, dass die überhaupt passiert sind. Und eigentlich sehr intern, mich wundert es, dass sowas jetzt okayer ist als früher. Ja, also es ist jetzt nicht der erste. Dieser, also auf Debug gibt es selber schon zwei oder drei so Serien. Irgendwie entweder Debug hat einen Freischein oder die Leute sind halt jetzt schon so lange raus und machen andere Sachen in Tech, dass es ihnen wurscht ist. Ich denke, es ist auch ein bisschen einfach so das Zeichen so jetzt auf der WDC, dass sich da so ein bisschen geöffnet hat, das ist natürlich auch so, hat so Signalwirkung an Leute, die irgendwie da raus sind und sich jetzt denken, ja, dann kann ich ja auch überreden, was ich da gemacht habe im Prinzip. Also ich habe es von hinten angefangen, der dritte Teil geht irgendwie so von iPhone zu iPad. Aber es beginnt irgendwie bei System 7, also auch für die Nostalgiker unter euch wahrscheinlich interessant, für mich nicht so. Also nicht iOS 7, sondern? Nee, System 7. Ja, so. Also die erste Folge ist so. System 7 bis Carbon. Kann man sich anhören, wenn man Nostalgiewert braucht. Ja. Klingt faszinierend und spannend. Deswegen war auch wieder in der Presse, dass iOS früher Purple hieß. Ja, genau. Oder? Sehr viel Purple erwähnt worden an der Stelle. So. Und ist jetzt keine neue Information. Oder das so, nach Pink. Ja. Sich das so, nee, Pink Tangerine? Keine Ahnung, wie hieß es? Es gab auch mal Pink. Ja, schon. Ja. Diese ganzen Pink. Systeme, die nie veröffentlicht wurden, weswegen sie dann OS X gekauft haben. Also Next. Ah ja. Ich habe erst mit Next. Das tut mir so weh, wenn jemand OS X sagt. Ja, ich weiß. Aber es heißt ja auch nicht Netten. Cocoa. Oder? Cool. Cocoa X. Cocoa. Das ist das X von Next? Mhm. Das hat überlebt, das Einzige. Kommen wir zum nächsten Thema. Smooth. Zwar, ja, total. Und zwar wollte ich empfehlen, dass es, also fangen wir anders an. Ich habe ja vor geraumer Zeit hier schon mal Dota erwähnt, Defense of the Ancient, Dota 2 namentlich. Da findet gerade wieder ein großes Turnier statt, nämlich das große Turnier, The International, wo sich irgendwie die besten Spieler treffen und gegeneinander zocken und irgendwie zum Schluss 10 Millionen Dollar gewinnen. Was lustigerweise ein Preisgeld ist, das aus diesen ganzen In-App-Käufen generiert wird. Also wenn du dir irgendwie einen Hut kaufst in Dota 2, das kommt zu einem Teil wohl zum Preisgeld dazu. So. Das ist cool. Ich habe nicht viel Interesse, dieses Spiel zu spielen, aber zugucken ist ganz interessant. Vor allem jetzt auch, weil sie sich für dieses Turnier zum ersten Mal Gedanken gemacht haben, wie man tatsächlich Neulinge an die Materie ranführt und extra Streams haben, die so kommentiert werden, dass man versteht, was passiert. Also es gibt extra Streams für Newcomer. Ah. Heißt dann, auf Twitch heißt der Stream Noob. Aber finde ich das ein guter Gedanke, so dass man irgendwie bei diesen E-Sport-Sachen irgendwie auch so einen Einstieg ermöglicht. Weil wenn du dir da irgendwie so einen Standardstream anhörst, dann verstehst du halt null, weil da irgendwie dann plötzlich irgendwelche BKBs in der Third Lane und tralala und keine Ahnung. Ist es bei E-Sports nicht Pflicht, dass du nichts verstehst? Könnte man denken, aber es ist eine gute Entwicklung, dass man irgendwie auch einen Einstieg finden kann, finde ich. Ich habe da mal ein bisschen reingehört und ich habe trotzdem nichts verstanden. Ja, also es setzt halt immer noch so ein bisschen. Also es gibt auf Polygon gerade einen guten Artikel, der wirklich bei Null anfängt und ein Video auch verlinkt hat, wo sie irgendwie so mal ein Sample-Match durchspielen. Wenn man das geguckt hat, dann kann man den Noob-Stream gucken, glaube ich. Also es ist schon Grundwissen für den Grundwissen-Stream. Ja, ja. Sehr schön. Das ist schon bitter. Aber zumindest öffnet man sich langsam so ein bisschen. Das finde ich gut. Ja. Sonst noch irgendwas, was irgendjemand auf der Seele brennt? Ich spiele gerade seit Time to Die. Es gibt eine neue Folge von Double Fine Adventure, die habe ich mir noch nicht angesehen. Warum habe ich das nicht mitbekommen? Warum sagt mir keiner was? Oder habe ich alte E-Mails gelesen? Nee, ich glaube, es gibt eine. Ich habe keine E-Mails bekommen. Wann kommt das? Dann irre ich mich vielleicht. Wann kommt endlich Broken Age 2 Sword? Later this year. Ja. Sie sind jetzt gerade mit der einen Geschichte im Prototypenstadium fertig. Aber wo wir gerade bei dieser tollen Firma sind, da gibt es ja noch zu verkünden, dass tatsächlich Grim Fandango Reboot auch auf dem Mac und auf dem PC rauskommt. Jetzt schon. Ja, sie haben es gesagt, so es kommt. Zeitversetzt aber, oder? Nee, es klang jetzt nicht so. Also es klang so als PS4 halt Konsolen exklusiv sozusagen und zeitgleich für Windows, Mac und Linux. Umso schöner war dann dieser unglaublich schlimme Poster, der einen ewig langen Thread aufgemacht hat und gerantet hat. Ja. Für nichts und wieder nichts. Nun ja. Wir freuen uns auf Grim Fandango und sind am Ende dieser Agenda angekommen. Das heißt, wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen. Tschüss. Baba. Winke, winke.